Goethe, Marx und Luther. Autos, Bomben, Hunde, Futter. Ursprung deutsches, hör uns an. Deutschland, Deutschland, Vaterland. Ein Volk, ein Reich, ein Kampf, ein Zweck. Deutsch bleibt Deutsch, die Mauer muss weg. Ein Volk, ein Reich, ein Kampf, ein Zweck. Deutsch bleibt Deutsch, die Mauer muss weg. Das finde ich nicht schön. Nee, also wirklich wahr. Davon bin ich, also nee.